fürwahr ein vernichtendes Urteil dieses klarblickenden Fürsten. Andere Fürsten waren bereits, wie Kurfürst Maximilian erwähnt, weitergegangen. Sie hatten die Jesuiten aus ihrem Lande vertrieben, so die Könige von Portugal, Spanien, Frankreich und Neapel. Sie hatten vergeblich Papst Clemens XIII. Um Abhilfe gebeten, aber dieser vertröstete sie und vertröstete den Orden. Der Unwille gegen die Jesuiten war in der ganzen Welt ein allgemeiner und wurde auch jetzt von den Juden, den einstigen Gründern des Ordens und den Freimaurern, die, wie ich in meinem Werke Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren gezeigt habe, seit 1717 planmäßig arbeiteten, derart geschürt, dass Papst Clemens XIV. Sich nach langem Ringen entschloss, am 21. Juli 1773 durch sein Breve Dominus ac Redemptor den Jesuitenorden aufzulösen. In diesem Breve heißt es, Zitat: Endlich fehlte es keineswegs an den schwersten Beschuldigungen, die man den Gliedern dieser Gesellschaft machte und welche den Frieden und die Ruhe in der Christenheit nicht wenig störten. Weit entfernt aber, dass dies alles zur Beschwichtigung der lauten Klagen wider die Gesellschaft genügt hätte, breiteten sich fast über den ganzen Erdkreis mehr und mehr die ärgerlichsten Streitigkeiten aus über die Lehre der Gesellschaft, welche sehr viele der Rechtgläubigkeit und den guten Sitten widerstreitend hinstellten. Es entstanden dabei auch innere und äußere Uneinigkeiten und es liefen häufig Klagen über ihre, der Jesuiten, unersättliche Begierde nach irdischen Gütern ein. Wir haben zu unserem Herzeleid bemerkt, dass vorbezeichnete und viele andere hernach angewandte Mittel fast gänzlich kraftlos und ohne Wirkung waren, um so viele große Unruhen, Beschuldigungen und Anklagen gegen oft genannte Gesellschaft zu zerstreuen und zu vertilgen, dass sich deswegen unsere übrigen Vorgänger wie Päpste Urban III., Clemens IX., der X. und der XII., Alexander VII. Und VIII., Innozenz X., XI., XII. Und XIII. und Benedikt XIV. Vergebliche Mühe gaben, die erwünschte Ruhe in der Kirche wiederherzustellen. Sie gaben zu diesem Zweck sehr viele heilsame Verordnungen, teils über die weltlichen Geschäfte, welche sie sowohl mit ihren heiligen Missionen als außerhalb derselben betrieben, teils in Rücksicht auf die verdrießlichen Zwistigkeiten und Unruhen, die von der Gesellschaft wieder die Bischöfe, wieder die Regularorden, wieder fromme Stiftungen und Körperschaften jeder Art in Europa, Asien, Amerika, nicht ohne großen Nachteil der Seelen und zum Erstaunen der Völker mit Heftigkeit erregt wurden. Ferner betrafen die Verordnungen unserer Vorgänger auch die Umdeutung und Zulassung gewisser heidnischer Gebräuche, die sie, die Jesuiten, in einigen Gegenden gestatteten, während sie solche, welche von der allgemeinen Kirche angenommen sind, außer Acht ließen. Sie betrafen den Gebrauch und die Erklärung solcher Lehrsätze, welche der apostolische Stuhl als ärgerlich und der guten Zucht und Sitte offenbar schädlich mit Recht verdammt hat. Sie haben es endlich so weit gebracht, dass selbst diejenigen, deren von den Voreltern anererbte Frömmigkeit und Großmut gegen die Gesellschaft allgemein gerühmt wurden, nämlich unsere in Christo geliebten Söhne, die Könige von Frankreich, Spanien, Portugal und beider Sizilien, sich genötigt haben, die Jesuiten aus ihren Staaten zu verbannen und auszustoßen, weil sie das für das einzige und notwendige Mittel ansahen, um zu verhindern, dass Christen im Schoße der heiligen Mutterkirche einander selbst reizten, angriffen und zerfleischten. Nach Anwendung so vieler und notwendiger Mittel, als im Vertrauen auf die Eingebung und den Beistand des göttlichen Geistes, wie auch aus Amtspflicht gedrungen, die Ruhe und den Frieden der Christenheit zu erhalten und zu nähren und zu festigen, und nach unseren Kräften alles dasjenige hinwegzunehmen, was ihr auch im geringsten nachteilig sein könnte, und nachdem wir außerdem noch bemerkt haben, dass erwähnte Gesellschaft die reichen Früchte nicht mehr bringen und den Nutzen nicht mehr schaffen könne, wo sie gestiftet, von so vielen unserer Vorgänger gebilligt und mit so vielen Privilegien ausgestattet wurde, ja, dass es kaum oder gar nicht möglich sei, dass, solange sie besteht, der wahre und dauerhafte Friede der Kirche wiederhergestellt werden könne, heben wir nach reiflicher Überlegung aus sicherer Kenntnis in der Fülle apostolischer Gewalt erwähnte Gesellschaft auf und unterdrücken sie. Wir schaffen ab und heben auf alle ihre Anstellungen und Ämter. Wir wollen, dass, wenn einige von der aufgehobenen Gesellschaft sich bisher in Kollegien und Schulen mit dem Unterricht der Jugend beschäftigten, ihnen alle Leitung und Verwaltung des Unterrichtswesens genommen werde. Dieses Breve soll für immer und ewig gültig, unveränderlich und wirksam sein und bleiben und von allen und jenen, die es angeht und in Zukunft angehen wird, unverbrüchlich beobachtet werden. Zitat Ende. In steigender Erschütterung wird das Breve gelesen sein. Ein vernichtendes und gerechteres Urteil konnte nicht über den Jesuitenorden ausgesprochen und gefällt werden. Es hat ganz wie das Urteil des Kurfürsten Maximilian für alle Zeiten Berechtigung. Es ist bezeichnend, dass der edelste Mann, der je auf dem Stuhle Petri gesessen hat, den Orden aufhob, während die lasterhaften Päpste Paul III. Und Julius III. Ihn bestätigt und die Grundlage für seine Macht gelegt hatten. Vom jesuitischen Standpunkt aus war das Urteil ungültig. Der Jude Paul III. Hatte alle päpstlichen Rechte über den Orden aufgegeben. Kein Papst kann ihn ohne Zustimmung des Jesuitengenerals auflösen.